So Typen wie mich, die hat die Berlin nicht gern. Und ich mich verhaften. Und erst am Abend sperren sie nach Ketten Ruhe. Doch das war nur Schmus. Ich saß in meiner Zelle und schrieb mich und ganz an mein Blues. Das Essen war in Ordnung, die Schießer waren fair. Die dunkelhäutige Belegschaft, die mochte mich nicht sehr. Jeden Morgen, wo ich geweckt bin, walalala. Ich stand dann laut am Fenster, alle Vögel sind schon da. Alle Vögel, alle. Nur um Erneut anzuecken. Der Herr Generalbundesanwalt kann mich am Arsch am Mittwoch besuchen. An den Staatsschutz einen schönen Gruß. Na, habt ihr schon gehört? Dich und Kascha beim Blues. Und komm zu meiner Stammheim ins schöne Schwabenland. In Zelle 12 im Erdgeschoss, da steht's an der Wand. Der Ludikow war hier und ist bald wieder auf freiem Fuß. Bis dahin sitzt bei ihr und scheiß drauf und singt nicht schon ganz schon mein Blues.